الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاءت برودة und Schwestern. Das ist der zweite Teil über die Sunnah vom Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Letztes Mal hatten wir darüber gesprochen, was macht man, wenn man aufsteht vom Schlaf? Welche Sunnah gibt es? Und da hatten wir einen Punkt erwähnt, den ersten, dass man sich den Schlaf vom Gesicht reibt. Und Imam al-Nawawi rahimahullah und andere Ulama sagen, dass das wünschenswert ist, dies zu tun. Und wie gesagt, wir haben gesagt, wir wollen inshallah ta'ala die Sunnah lernen und praktizieren und darin keinen Unterschied machen. Möge Allah mir und euch den Erfolg dazu schenken. Heute sprechen wir über die Sunnah. Wie tretet man die Notdurchstelle ein und wie tretet man aus der Notdurchstelle aus? Was ist die Notdurchstelle? Das ist der Ort, an dem du deine Notdurft verrichtest, dein Urin und so weiter, also dein großer und kleiner Geschäft verrichtest. Bei der Toilette ist deutlich, aber es kann auch sein, dass du keine Toilette besitzt oder in eine Situation kommst, wo du keine Toilette hast, sondern du musst deine Notdurft draußen im Freien verrichten. Die Verhaltensregeln im Detail lernt man im Fiqh-Unterricht. Inshallah werden wir das auch lernen. Und könnt ihr auch nochmal im Kanal über den Hanbali Fiqh nachforschen, kurz nachlesen, wie man sich dort verhält, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. Allgemein natürlich, der Muslim muss seine Aura bedecken. Das ist ein bestimmter Teil, den muss er bedecken. Den darf er keinen entblößen. Und er muss sehr weit weg von den Menschen sein, wenn er seine Notdurft verrichtet. Das ist deutlich, so dass die Menschen ihn nicht sehen. Und natürlich, er darf nicht an Orten seine Notdurft verrichten, die die Menschen nutzen, wie zum Beispiel Schattenplätze, Sitzplätze, Ätzplätze oder Wege, die sie nutzen oder unter Bäumen, die Früchte tragen und ähnliches. Aber die Details lernt ihr inshallah ta'ala im Fakunterricht. Heute lernen wir zwei Sunnan. Wie trete ich den Ort der Notdurftstelle ein und wie trete ich ihn wieder aus? Also, bevor man in die Toilette geht, die Toilette ist deutlich, weil da ist bekannt, ist bei dir zu Hause oder woanders, du kannst die Tür schließen, aber draußen, barakallahu fikum, sagen die Ulama, ist die Notdurftstelle der Ort, wo du deine Notdurft verrichtest. Bevor du diese Stelle betrittst, sagen wir mal ein paar Schritte davor. Tayyib, was machst du? Erstens, bevor du die Toilette oder die Notdurftstelle betrittst, sprichst du folgendes Bittgebet: Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith. O Allah, das heißt sinngemäß, O Allah, ich suche Zuflucht bei dir, minal khubuthi. Hier ist wichtig, das Kha und das Ba mit einer Dhamma zu sprechen. Und nicht das Ba mit einem Sukun. Also Khubuthi, nicht Khubuth. Na? Min al-Khubuthi wal-Khaba'ith. Al-Khubuth, barakallahu fikum, sind die männlichen Shayatin. طيب. Und Al-Khaba'ith sind die weiblichen Shayatin. So wichtig, bevor man in die Toilette geht, auch sagt man Bismillah und dann sagst du Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith. Warum? Weil du dich ausziehen wirst. Und das wird inshallah auch ein Schutz sein, dass deine Aura bedeckt wird, wie uns alayhi salatu wassalam gesagt hat. Erstens, diese Dua Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith ist muttafaqun alayhi überliefert. Also bei Bukhari und Muslim vom selben Überlieferer. Das ist das Erste, was du machst, wenn du die Toilette betreten möchtest. Und das sagst du, bevor du die Toilette betrittst oder die Notdurftstelle. Und ich hatte hier eine Sunna erwähnt, die wichtig ist, wenn du deine Kleidung ausziehst. Wichtig, dass du sagst Bismillah. Aber du erwähnst Allah natürlich nicht in der Notdurftstelle oder in der Toilette. Das allgemein. Na'am. Und du betrittst die Toilette oder die Notdurftstelle mit deinem linken Fuß und du trittst aus die Notdurftstelle mit deinem rechten Fuß. Und wenn du die Notrufstelle verlassen hast, also bist rausgegangen, dann sagst du Ghufranak, Ghufranak. Einmal, ja, sagst du Ghufranak. Ich habe es nur wiederholt, damit ihr es auswendig lernen könnt. Und das heißt, oh Allah, ich bitte dich um deine Vergebung. Das ist überliefert bei allen Sunnen, außer bei Imam An-Nasa'i, rahimahumullahu ta'ala. Also heute haben wir gelernt, Alhamdulillah, durch Allahs Azzawajals Gnade, dass man, bevor man die Toilette betritt, man ein Bittgebet spricht. Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith. Dann tritt man die Toilette rein mit links und tritt sie raus mit rechts. Und wenn man draußen ist, sagt man Ghufranak. Und dann haben wir auch noch eine Sunna gelernt, dass man, wenn man sich auszieht, sagt Bismillah. Und wir haben gelernt, dass man Allah nicht gedenkt in der Toilette. Tayyib, nur als Nutzen. Was ist, wenn die Toilette und die Wudu-Stelle zusammen sind? Wann sage ich Bismillah? Du machst das Bittgebet und dann sagst du, also du sagst Bismillah und dann trittst du in die Toilette rein. Tayyib, weil du gedenkst Allah nicht in der Toilette, wenn die beiden Toiletten nicht, also wenn die Waschstelle und die Toilette nicht getrennt sind. Tayyib, Barakallahu fikum, Wallahu a'lam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.